Laut Meldungen aus Seoul kritisierte die südkoreanische Organisation Menschen für Frieden und Vereinigung von Busan in ihrem Kommentar vom 28. Juni die Kriegsübungen der US-Truppen in Südkorea.